langsam und deutlich buchstabieren. Ja, der Vorname ist P-A-U-L, Paul. Und der Familienname ist M-Ü-N-D-E-R. Ja, Herr Münder. Wie alt sind Sie und wann genau sind Sie geboren? Ich bin 69 und werde dieses Jahr 70. Ich bin geboren am 18.09.56. 56. Danke für die Informationen. Wie groß sind Sie, Herr Münder? Ich bin 1,74. 74. Okay, wissen Sie, wie viel Sie wiegen? Wie bitte? Wissen Sie, wie viel Sie wiegen? Ja, also immer so um die 83, 84 Kilo. 83. Ja, okay. Was führt Sie denn heute zu uns? Wie kann ich Ihnen helfen? Ja, wissen Sie, ich habe so eine komische Stelle am Bein. Die ist schon, ja, ich habe das schon lange, aber jetzt ist es mit einmal so schlecht geworden. Und zwar, ja, da habe ich mich mal verletzt beim Fahrradfahren, bin ich so abgerutscht und da habe ich jetzt immer so eine kleine Stelle, eine kleine offene Stelle. Und jetzt wird die aber immer größer. Und jetzt tut sie auch richtig weh. Und was mich wirklich so ein bisschen erschreckt hat, da läuft jetzt mit einmal so komische Flüssigkeit raus. Flüssigkeit, ja. Und ich wollte eigentlich zu meinem Hausarzt gehen, aber der hat jetzt Urlaub während der Feiertage. Und deswegen habe ich da keinen erreicht und da habe ich gesagt, Mensch, dann komme ich doch lieber zu Ihnen, bevor das jetzt mit den Feiertagen losgeht. Denn also das sieht gar nicht schön aus. Und das ist auch ganz, ganz dick und spannend, das Bein. Ja, es tut mir leid, dass Sie solche Beschwerden haben, Herr Münder, und Sie haben die richtige Entscheidung getroffen, um hierher zu kommen. Aber ich möchte Ihre Beschwerden oder zusammenfassen. Sie haben einen Fahrradunfall erlebt. Nein, Ja. das ist schon ganz lange her. Da bin ich nur mal so ein bisschen dagegen gestoßen, gegen die Pedale. Und dann gab es Nein, halt so eine okay. kleine offene Ja. Stelle. Ja, das habe ich Und das verstanden. ist schon lange, das ist im letzten Herbst gewesen oder Letzten Ende des Herbst. Sommers, ja. Also schon Ja. Monate her. Und seither ist es nie richtig zugeheilt. Und jetzt wird es mit einmal so viel größer und das Bein Größer. schwillt an. Und jetzt nässt es eben so und da läuft so richtig die Soße runter. Das ist ganz furchtbar. Das habe ich verstanden. Wo genau diese Verletzung? Ja, das ist am Sind. rechten Bein unten, so ja, am Knöchel innen. Mein Knochen und Knochen. Okay, das habe ich gut verstanden. Und danach leiden Sie diese ungeheilte Wunde und deswegen sind Sie hier. Habe ich richtig Ja, verstanden? klar. Und Okay. weil das so dick und blau ist, das Bein, das sieht ganz Dick schrecklich aus. und blau. Okay. Ja, Herr Münder, seit wann leiden Sie darunter? Ich meine die Wunde. Seit Herbstferien oder seit Ach, kurzem? nein, seit letzten Herbst. Also, das ist jetzt bestimmt schon mehr als ein halbes Jahr. Halbes Jahr, okay. Okay, das habe ich verstanden. Und leiden Sie auch Schmerzen in diesem Stelle? Ja, also das war bisher nicht so schlimm, aber jetzt wird Nicht so es eben schlimm. so unangenehm Okay. und tut richtig weh und ja, und das Bein spannt eben auch so. Okay. Und der andere Teil Ihres Bein ist oder sind gerötet, gewärmt oder Ja, es ist nur ganz, diese es ist so Stelle? prall, ganz prall und blau. Prall und ja. Okay. Und haben Sie keine Schmerzen in dieser Stelle? Haben Sie Fieber, Nee, Stöpsel jetzt nach? habe ich Schmerzen, natürlich habe ich jetzt Ja. Schmerzen. Wie stark sind Ihre Schmerzen auf einer Skala, wobei 0 keine Schmerzen und 10 die stärksten Schmerzen bedeutet? Ja, man kann das ja aushalten, also. Würdest du in der Mitte sagen, so bei 5? Fünf. Könnten Sie das aushalten bis zum Ende des Gesprächs oder Ja, ich brauchen Sie habe das nicht so Schmerzmittel? lange. Okay, das habe ich verstanden. Könnten Sie mir diese Schmerzen genau beschreiben? Stechend, brennend oder das konnte ich nicht gut verstehen, deswegen Ja, ich habe das möchte auch ich. noch nicht. Schmerzen beschreiben ist so schwierig. Ja, also Ja. jetzt sticht es schon und diese Spannung, das ist so ein Druckgefühl. Ja, Druckgefühl. vielleicht stechend. Stechend beschreibt es ganz gut. Und ja, je nachdem, wenn man da irgendwo gegenkommt, dann brennt es natürlich auch diese offene Stelle. Stelle. Und es gibt Sekret und ja, was habe ich Flüssigkeit, verstanden? ja. Flüssigkeit und die in Wunde ist Nest. Und wie oder gibt es eine gestörte Gerüchte mit diesem Wunde? Was gibt es? Gerüche, ich meine, Ob die stinkt stinkt, das? die Ja, Wunde? Nee, stinkt das. also ich habe das jetzt nicht bemerkt und Nicht also mehr. meine Frau hat sich auch nicht beschwert. Also ich denke mal, das riecht nicht, würde ich sagen. Okay, die Farbe, und ich würde gerne wissen, die Farbe dieser Sekret oder Ja, das ist dieser so Flüssigkeit. bräunlich. Das ist bräunlich. Braunlich. Ja. Okay, das habe ich notiert. Danke für alle diese Informationen. Sie sind sehr, sehr wichtig für uns, eine richtige oder genaue Diagnose zu stellen. Und waren Sie deswegen beim Arzt oder ist das zum ersten Mal? Ja, das ist jetzt zum ersten Mal. Okay, nehmen Sie dagegen irgendwelche Medikamente eingenommen? Haben Sie eingenommen? Nein, ich habe da mal am Anfang habe ich da mal Pflaster drauf gemacht und dann habe ich mal ein bisschen Salbe drauf geschmiert, so ein bisschen Fettcreme, aber Okay, das hat was? ja alles nicht geholfen. Okay, was für eine Salbe haben Sie darauf Ja, so eine, aufgetragen? ja, so eine, so eine, so eine Fettsalbe, damit Fettsalbe. es irgendwie besser wird, aber das hat nicht geholfen. Okay, das habe ich verstanden. Haben Sie Fieber, Stellfrost, Nachtschweiß oder kalten Schweiß? Nee, zum Glück nicht. Ich fühle mich eigentlich nicht krank. Okay, haben Sie Brustschmerzen, Atemnot oder Herzrasen? Nein, nein, ich komme wegen meines Ja, Beines. das kann ich gut verstehen, aber manchmal gibt es Zusammenhang, es können Zusammenhänge im ganzen Hängen. Körper hängen, im ganzen Körper. Zusammenhänge geben. Ja, geben. Deswegen habe ich danach gefragt. Oder soll ich oder muss ich danach fragen? Okay. Ist Ihnen übel oder müssten Sie sich übergeben? Nein, nein. Nein. Mein Magen ist ganz in Ordnung. Okay. Haben Sie Probleme beim Wasserlassen? Nee, zum Glück noch nicht. Nicht. Und wie sieht es mit dem Stuhlgang aus? Also, ja, manchmal bin ich ein bisschen verstopft. Verstopft. Ja, wie ist Ihr Appetit? Oh, der ist eigentlich gut. Nicht gut. Seit wann leiden Sie darunter, Herr Münder? Wo leide ich drunter? Ja, ich meine Appetitlosigkeit. Sie haben das Ich habe tatsächlich, erwähnt. ich hab guten Appetit. Guten Appetit. Okay, das habe ich falsch verstanden. Entschuldigen Sie. Und haben Sie in letzter Zeit ungewollt ab oder zugenommen? Also, so viel ich weiß, also eigentlich passen alle Hosen und ich wiege mich auch nicht so jeden Tag, aber hin und wieder mal, das ist eigentlich stabil, immer gleich. Und schlafen Sie gut oder haben Sie Probleme beim Schlafen Ja, oder? so ganz gut schlafe ich eigentlich nicht. Ja, okay, das habe ich notiert. Und gibt es etwas, das Ihre Beschwerden, ich meine diese Schmerzen und diese Druckgefühl, verstärkt oder lindert? Zum Beispiel, ich Ja, meine also, Körperlegerung oder Hochlagerung, meine ich, in Ihrem Bein. wenn ich Ja. morgens aufstehe, ist das Bein nicht ganz so prall und dick. Und wenn ich dann aber also aus dem Bett aufstehe und ins Badezimmer gehe, dann schießen die Schmerzen natürlich so richtig rein, ne? Und Sie haben kein Fieber, das ist auch wichtig. Und Sie haben keine Brustschmerzen, Atemnot oder ähnliche Beschwerden. Und gibt es in Ihrer Vorgeschichte Krankheiten, von denen ich wissen sollte, zum Beispiel chronische Erkrankungen wie Blutzuckerkrankheit oder erhöhte Blutfettwerte? Also bisher, also war das Einzige, was ich weiß, dass ich ein bisschen hohen Blutdruck habe. Und ja, ich trage halt ein Hörgerät und deswegen habe ich immer wieder Mittelohrentzündung. Mittelohrentzündung leiden Sie darunter. Okay. Wie oft leiden Sie daran? Ich meine die Mittelohrentzündung. Ja, also jetzt zuletzt war das vor 3 Jahren, Vor vor 3 Wochen. drei Und Wochen. ja, das kommt eigentlich immer wieder, also vielleicht so alle 2 Monate oder so, ja. Alle 2 Monate leiden Sie daran. Okay, das ist auch wichtig für uns. Und Sie leiden an arterieller Bluthochdruck. Ja, genau. Seit wann leiden Sie daran? Oh, das hat man so vor 10, 12 Jahren festgestellt. Jahren. Okay, und ich denke, oder die Blutdruckmessungen sind normal. Habe ich richtig verstanden? Mit Geräte, Sie haben gerade erwähnt. Nein, das habe ich nicht gesagt. Okay. Also ich habe nur gesagt, ich habe erhöhten Blutdruck und deswegen muss ich halt Medikamente nehmen, Ah, ne? okay, das habe ich. Entschuldigen Sie. Welche Medikamente nehmen Sie dagegen ein? Ich Also meine. ich nehme HCT. Ich weiß gar nicht, wofür das ist. Und Sufenopril. Könnten Sie das wiederholen? HCT und Ja. Sufenopril. Sufenopril. Okay. Das habe ich notiert. Wie war die Dosierung? Könnten Sie Bei sich daran Sufenopril, erinnern? das ist 5, Ja. ich weiß nicht was, und dann muss ich morgens und abends eine nehmen. Und das Zweimal. HCT 25 nehme ich morgens eine. 25 nehmen Sie am morgens. Okay. Und dann nehme ich noch Aspirin, eine am Mittag. So eine Aspirin 100. Aus welchem Grund nehmen Sie Aspirin? Ja, das ist schon ewig lange, hat mein Hausarzt mir irgendwann mal empfohlen, dass das gut wäre. Damit man die Blutgerinnung verbessert, ja. Ja, genau. Seit ich eine Thrombose hatte, ich hatte in dem rechten Bein vor 5 Jahren eine Thrombose und Vor 5 Jahren leiden Sie. Das ist sehr wichtig für mich, diese Information. Danke für die Informationen, und Herr dann habe ich Münder, erst dass natürlich Sie. so Makoma bekommen und dann als ich nach einem halben Jahr hat der Hausarzt dann gesagt, ich könnte dieses Aspirin eben nehmen. Ja, ich möchte das zusammenfassen. Vor 5 Jahren hatten Sie eine Thrombose im rechten Bein. Genau. Ja, deswegen haben Sie damals dagegen Markuma 6 Monate lang. Danach diese Markuma wird oder wurde ausgesetzt. Ja. Okay, das habe ich verstanden. Und ich meine, danach diese Beschwerden, hatten Sie Probleme damit? Ich meine, mit Seither Ihrem nicht Bein. mehr. Okay. Und jetzt sind Sie hier mit einer rechten Beinprobleme. Okay, vielen Dank. Und wurden Sie schon mal operiert? Lassen Sie mich überlegen. Puh, ich wüsste nicht. Habe ich denn schon mal eine Keine Operation gehabt? Operation. Nee, als Kind nicht. Okay. Und jetzt, nee, die letzten Jahre zum Glück auch nicht, nee. Danke. Und sind Ihnen Allergien oder Unverträglichkeiten bekannt, Herr Münder? Ja, ich darf keine Meeresfrüchte essen, also kein Fisch, keine Muscheln, keine Krabben und diese ganzen Geschichten da. Da habe ich einmal, also eine heftige Reaktion bekommen. Und also das war fast so, dass ich dann auch keine Luft mehr bekommen habe und so. Und dann gab es mal eine Handcreme, auf die ich reagiert habe. Die habe ich nicht vertragen, aber ich glaube, das ist nur bei einer Sorte gewesen. Ja, Sie haben mehr Frühstücke Allergie und diese Allergie äußert sich mit Handkrebsen und Ja, Atemnotprobleme, genau. Luftnotprobleme. Okay, das ist auch für mich wichtig. Und haben Sie Unverträglichkeiten, Herr Minder? Naja, Meeresfrüchte vertrage ich nicht halt, ne? Ah, okay, Aber sonst wüsste ich jetzt das nicht. habe ich als Allergie. Okay. Und Herr Münder, darf ich fragen, ob Sie rauchen oder ob Sie früher geraucht haben? Ja, früher habe ich geraucht, aber seit 18 Jahren rauche ich jetzt schon nicht mehr. Aber 18 Jahre, früher okay. habe ich ein Päckchen am Tag schon geraucht, ja. 20 Päckchen haben schon. Und wie viel? Zuerst möchte ich Sie gratulieren, weil Sie damit aufgehört haben. Ja, Und war schwer genug, ja. ja, seit 18 Jahren rauchen Sie nicht. Wie lange haben Sie geraucht? 20 Zigarette, Sie haben eben schon erwähnt. Ja. Ja, war bestimmt 30 Jahre lang, ja. 30 Jahre, okay. Und trinken Sie Alkohol, Herr Münder? Ja, gelegentlich trinke ich mal ein Bier und ja, wenn es was zu feiern gibt, trinkt man auch mal einen Sekt oder auch mal ein Schnäpschen oder so, aber eigentlich eher selten. Also Bier schon ziemlich regelmäßig, aber Was meinen Sie mit regelmäßig? Vielleicht pro ja, Woche? vielleicht so zweimal in der Woche oder so dreimal in der Woche. Und im Sommer, wenn es heiß ist, auch mal eins mehr. Zweimal pro Woche. Und Sekt? Wie oft Ja, trinken Sie? wenn es was zu feiern gibt, also so oft Feiern, nur feiert man feiern. nicht Geburtstag oder Weihnachten oder was auch immer, ja, ne? Das habe ich verstanden. Also, Herr Münder, routinemäßig muss ich Sie fragen, ob Sie mit irgendwelchen Drogen Kontakt haben. Ich mit Drogen, ne? Also nun Ja, wirklich gut, nicht. so Nein, wie es Drogen habe ich noch nie gut. probiert. Ja, gut zu hören. Vielen Dank. Und haben Sie Stress bei der Arbeit oder zu Hause? Ja, also bei der Arbeit ja Gott sei Dank nicht mehr. Ich bin der Rentner. Und Rentner, ja, ja. zu Hause ist es natürlich schon ein bisschen stressig. Meine Frau, die hatte vor 2 Jahren einen Herzinfarkt und Es die tut mir ist leid. also sehr, sehr kränklich und die ist auch nicht mehr mobil. Die sitzt im Rollstuhl überwiegend und da muss ich natürlich viel helfen und für sie da sein, ne? Ja, das ist schön, das zu hören. Danke. Ja, Herr Münder. Herr Münder, waren Sie in letzter Zeit aus dem Land oder Ausland? Im Ausland? Nee, im Ja, Ausland waren wir nicht. okay. Ja, sind Ihre Eltern gesund oder haben Sie Probleme, Ja, gesundheitliche meine Eltern Probleme? leben natürlich schon nicht mehr. Ich bin ja schon so Ja, alt. ja. Mhm. Und mein Vater, ja, der hatte was ganz Komisches, der hatte in den Gallengängen irgendwie Tumore. Und ja, der ist also gar nicht so alt geworden. Und meine Mutter, die hatte auch Darmprobleme und hat dann noch künstlichen Darmausgang bekommen. Und ja, die war aber dann auch schon 86, als sie verstorben ist. Es tut mir leid, das habe ich nicht gut verstehen. Ihre Mutter hat dann Probleme, deswegen oder das was für eins Probleme hat Ihre Ja, Mutter? sie hatte eine schwere Darmerkrankung und brauchte einen künstlichen Darmausgang. Ja, das habe ich. Ist das oder war das Krebs oder? Das weiß ich gar nicht genau. Okay, oder eine chronische entzündliche Darmerkrankung, Ich vielleicht kann Ihnen das nicht Morbus sagen. oder? Okay, Morbus Crohn. Ja, ist sie daran verstorben? Ja, Oder? letztendlich war sie alt, also, ne? Okay. Da Und kommt ja dann immer alles zusammen. okay, Sie sind Rentner zurzeit und was haben Sie beruflich gemacht früher? Ich war Angestellter in der Verwaltung. Angestellte. Und Sie sind verheiratet, haben Sie Ja. Kinder? Aber sie Ja, aber die können. sind natürlich schon groß. Groß. Und wie viele Kinder haben Sie und sind Sie gesund? Zwei Kinder, die sind gesund, ja. Gut, so wie es sind. Ja, Herr Münder, ich bin nun mit meinen Fragen fertig. Ich danke Ihnen für Ihre Offenheit und Ihre Geduld. Laut Ihrer Beschwerde habe ich den Verdacht auf eine Wundheilungsstörung bei Ihnen. Höchstwahrscheinlich wegen Ihren vorherigen Gefäßproblemen am Bein, am rechten Bein. Ja, vielleicht, wahrscheinlich gibt es eine Verengung oder Verschluss in Ihrem Bein, in Ihren Und was kann man Beingefäßen. dann dagegen machen? Beingefäßen, ja, aber das bleibt nur eine Vermutung. Deswegen muss ich weitere Untersuchungen durchführen, um das zu bestätigen. Zunächst muss ich, muss ich zunächst werde ich Sie körperlich untersuchen, Blut, etwas Blut für das Labor abnehmen und ich werde eine EKG schreiben, um eine mögliche Herzursache auszuschließen. Mein Und Herz, kann ja. das was mit dem Herzen zu tun haben? Ja, als routinemäßig und wichtiges Verfahren sollten wir das machen. Das ist eine wichtige, als wichtige Untersuchung werde ich in Ihrem Ihr Bein, Ihres Bein, Entschuldigung, mit Ultraschall untersuchen, Ihren Tut das Gefäßen. denn weh? Bitte? Nein, das ist eine schmerzfreie Methode, die etwa 10 oder 15 Minuten dauert. Damit können wir Ihre Gefäßen richtig und genau beurteilen, ob Ah, das ist es ja Probleme praktisch, ja. gibt. Ja, praktisch und sehr und häufig verwendene Methode. Sie brauchen keine Angst. Okay. Gut. Aber sobald Ihre Befunde vorliegen, bespreche ich alles mit meinem Oberarzt, dann komme ich zu Ihnen zurück und erkläre Ihnen Schritt für Schritt, wie es weitergeht. Das klingt Aber gut. Ja, das ja, klingt doch nach einem okay. guten Ja, Plan. bitte warten Sie hier und ich komme gleich. Vielen Ja, Dank. wunderbar. Gut, vielen Dank. Möchte jemand noch eine Frage stellen? Er hat wirklich sehr vollständig gefragt und war sehr geduldig, oder? Ja. Das sieht er, glaube ich, gar nicht, dass er hier die ganzen Applauskurven kriegt. Darf ich fragen, Aber natürlich. wie groß ist die Wunde? Oh, weiß ich gar nicht so genau. Wie groß ist die? Ja, jetzt inzwischen ist die vielleicht so groß wie ein Eurostück. Dankeschön. Darf ich Ja. fragen? Immer, ja. Können Sie das Bein normal bewegen? Und haben Sie Torwartgefühl oder Kribben? Also, das habe ich verstanden, ob ich es bewegen kann. Können Ich kann das Bein Sie? bewegen, aber es tut mir ein bisschen weh, wenn ich, weil es so gespannt ist. Und das andere war, die Frage habe ich nicht verstanden. Haben Sie Kribben oder Ach, ein Taubheitsgefühl? Taubheitsgefühl, das Ja. habe ich nicht verstanden. Nö, Taubheitsgefühl habe ich eigentlich nicht. Okay, vielen Dank. Hallo, darf ich eine Frage Ja. stellen? Natürlich. Haben Sie bemerkt, eine Überwärmung die betroffene Bereich? Ja, ein bisschen warm fühlt sich das Bein an, ja. Überwärmung, ja? Okay, danke schön. Darf ich fragen? Ja, gerne. Okay. Herr Minder, sind Sie vollständig geimpft? Oh Gott, das ist schon so lange her. Aber ja, also alles, was man so als alter Mensch haben muss, diese Corona-Impfung habe ich natürlich gemacht und die Grippeimpfung habe ich auch gemacht und dann diese Impfung gegen Verstehe. Lungenentzündung, das soll man ja auch irgendwie so eine Impfung machen. Ach, habe ich alles und hier. Oh, ganz scheußlich war das mit der Gürtelrose. Ja, mein Hausarzt, der ist, was das Impfen angeht, ist der ganz fit. Ja. Möchte wissen, insbesondere gegen Tetanus. Nochmal bitte. Ich möchte wissen, besonders gegen Tetanus. Ach so, Tetanus-Impfung. Tetanus, das macht man ja nur, wenn man sich irgendwie im Garten verletzt hat oder so, ne? Aber das habe ich auch mal gehabt, aber das ist bestimmt schon lange her. Okay. Haben Sie Geschwister? Ob ich Geschwister Und habe? sind Sie gesund? Ja. Ja, Und ich habe zwei sind Sie Brüder, gesund? aber also, ich habe da wenig Kontakt eigentlich mit denen. Okay, vielen Dank. Darf ich Ich fragen? Ja, da ist noch jemand, der fragen möchte, ja? Sie haben ja schon gesagt, dass Sie ein Hörgerät tragen. Aus welchem Grund tragen Sie Hörgerät und auf welchem Seite haben Sie Mittelohrenentzündung? Ja, also ich habe das Hörgerät links, weil ich schlecht höre. Ich habe da also große Probleme gehabt, habe gemerkt, dass ich nicht mehr gut verfolgen kann, wenn gesprochen wird. Und da habe ich auch diese Mittelohrentzündung immer wieder. Dankeschön. Darf ich fragen? Gerne. Leider habe ich es nicht verstanden, wo genau diese Wunde ist. Am linken Innenknöchel. Quatsch, am rechten Innenknöchel. Rechten Innen. Knöchel. Okay, mal Ne? lauter. Also Fußgelenk unten. Okay, danke. Boah, das waren ja heute viele Fragen, ja. Aber ich freue mich immer, weil ich das klasse finde, dass sie alle richtig, ja, gut dabei sind und engagiert mitarbeiten. Und das macht richtig Spaß, mit der Gruppe hier zurzeit zu arbeiten. Und im Augenblick ist es gerade für mich ein ganz schönes Bild, weil ich so viele bunte Kleckse sehe. Jeder hat eine andere Farbe und einige haben ja auch keine Bilder oder sowas. Aber es ist gerade so ein schönes, buntes Bild, bei Ihnen wahrscheinlich auch. Ja, Herr Dr. Dogan, wie weit sind Sie denn? Aber ich kann versuchen, aber ich bin mir ja nicht sicher, ob mein Verdacht, Diagnose oder Naja, also ganz viel Differenzierung anderes kann es wichtig ja nicht ist. sein. Da ist eine technische Kleinigkeit. Wenn Sie stark nach unten gucken, ist das Mikro nicht gut. Wenn Sie nach oben gucken, kann ich Sie besser hören. Ja? Das besser? Es ist sowieso netter, wenn Sie mich angucken. Ich habe Sollten Sie auch in der wegen dieser Prüfung Technik. machen. Ja, wegen Ja. dieser technischen Probleme konnte ich nicht, kann Ja, ich aber nicht. wenigstens haben wir nicht die gleichen Probleme wie beim letzten Mal. Das hat mir so leid getan für die Kollegin, die da betroffen war, weil das wirklich die ganze Anamnese total, ja, murksig gemacht hat. Und bin sehr froh, dass wir diese technischen Probleme heute nicht haben. Gut, ja, dann legen Sie los. Ja. Guten, schönen guten Tag, Frau Wichmann. Ich habe eine neue Patientin aufgenommen und ich möchte dieser Patientin berichten, über diese Patientin, Diesen diesen Patienten. Patienten berichten. Darf ich vorstellen? Ja, natürlich. Ja, es geht um Paul Münder. Er ist 69 Jahre alt, geboren am 18.09. 1956. Er ist 1,74 Meter groß und wiegt 83 Kilogramm. Er kam heute zu uns wegen seit 6 Monaten, habe ich so verstanden, 6 Monaten bestehende Wundheilungsstörung oder ungeheilte Wunde und Schmerzen. Laut Aussage des Patienten sind die Schmerzen, sind diese Beschwerden nach einer Verletzung mit Fahrrad aufgetreten. Und seit langem, seitdem, seitdem leiden sie darunter. Und Wie warum ist er jetzt gekommen? bitte? Warum ist er dann ausgerechnet jetzt gekommen? Ja, weil die Wunde nicht rechtzeitig oder nicht geheilt Ja, gut, da hätte wurde. man aber ja schon längst kommen können, aber was war denn los mit der Wunde? Ja, die Wunde, weil die Wunde sich entzündet, kann ich so sagen, Okay, ja, was hat ja. er denn für Beschwerden Ja, angegeben, der akut? Patient bemerkt, dass die Wunde hat eine braunes Flüssigkeit und riecht nicht gut und nicht gut riecht, auch eine geschwollene und gerötete Bein bemerkt hat und deswegen ist Okay. sie Prellung und Und ist die Wunde immer noch so groß wie am Anfang? ja, nein, das war kleiner, aber die Wunde ist im Laufe der Zeit größer geworden. Ja, oh, das ist natürlich doof, ja. Ja, das ist auch deswegen, auch als Grund für die Patientin hierher zu kommen. Und ja, und der Patient berichtet, dass diese Schmerzen lokalisiert in linken Knochen. Bei der körperlichen Untersuchung werde ich die Größe dieser Wunde Sagen Sie doch mal, wo die lokalisiert ist. Wo ist die Wunde? in den Knochen, linken Knochen, linken, Knochen heißt nein, es nein, nicht. linken Bein, Am genau, linken. Lokalisation meine ich. Das habe ich vielleicht falsch verstanden. Linken Bein? Nee, also am rechten Bein? Rechten oder So, wie? Das so. habe ich. Rechten Bein Thrombose, aber linken Bein Wunde. Rechte Beinthrombose, rechte Beinulkus. So, Ulkus, also er hat oh, die Wunde okay. am rechten Okay, das habe ich. Innenknöchel. Innenknochen, ja. Innenknöchel heißt das. Ja. Und irgendjemand hat schon den Fachbegriff Malleolus. Malleolus Ja. medialis. Ja, mediale, malleolus. Ja, ich soll so sagen, natürlich. Ja. In diesem Bereich Ein hat. Klassiker, ne? Ja, ne? Und ja, und ja, die Schmerzintensität liegt 5 von 10 auf der Bei 5 von NRS. 10. Ja, nach Angaben des Patienten sind die Schmerzen drückend. Außerdem erwähnt er, dass er vor 5 Jahren eine Thrombose im Bein, rechten Bein oder TVT TVT. im Recht erlitten hat. Deswegen hat er 6 Monate lang Markuma eingenommen. Danach reibungslos danach hatte er kein Problem mehr damit. Und vegetativ anamnestisch ergaben sich Verstopfung und Müdigkeit. Fachbegriff? Obstipation natürlich. In Düsseldorf manchmal Prüferin möchte Ja. die nicht Fachwege, deswegen habe ich so gesagt. Fatigue und Obstipation. Fatigue nicht. Oder nicht Fatigue, Antriebslosigkeit. Insomnie, Wie ne? bitte? Insomnie? Na ja, auch Insomnie, Entschuldigung. Ja, die Insomnie. An vorerkrankungen leidet er seit 12 Jahren an arterieller Hypertonie. Ja, keine Operation hat er berichtet. Und der Patient nimmt HCT 25 Milligramm einmal morgens täglich und Sofinopril 5 Milligramm morgens und abends täglich und auch Aspirin 100 Milligramm einmal Ah morgens ja, täglich ein. Ja, der Patient hat Meeresfrüchtückallergie, die sich durch Parästhesie und Dyspnoe äußert. Bei der Noxenanamnese berichtet der Patient über einen Nikotinkonsum von 30 Pekyas. Seit 18 Jahren ist er nicht Raucher. Und einen Konsum oder den Konsum von zwei Gläser Bier pro Woche und gelegentlich Sekt. Drogenkonsum wurde verneint. Die Familienanamnese ergab Cholangiokarzinom beim Vater und unbekannte Darm Erkrankungen bei der Mutter. Sozialanamnestisch ist er Rentner. Früher hat er als Angestellte an Verwaltung In der gearbeitet, Verwaltung. in der Verwaltung gearbeitet. Er ist verheiratet und hat zwei gesunde Kinder oder Söhne. Ja, und Was vermuten Sie denn jetzt? nach den anamnestischen Angaben habe ich den Verdacht auf, ich bin mir nicht sicher, aber eine Wundheilungsstörung im Rahmen TVT. Okay, ja. Ja, dafür sprechen verspätete Heilungsprozess, entzündliche Wunde und die Vorgeschichte der Patientin, Des des Patienten. Patientin mit TVT. Differentialdiagnostisch kommen unkontrollierte, aber diese Frage wurde nicht gestellt, deswegen kann ich nicht differentialdiagnostisch Diabetes nennen. Ja, vielleicht nicht erkannt. Das könnte ja Nicht durchaus erkannt. Ja, sein, ne? kann sein, natürlich. Differentialdiagnostisch kommen Diabetes mellitus Typ Ein 2, diabetischer Fuß, ja? ja, und vielleicht Raucherbein in Betracht. Ach so, auch, ja? Kann sein. Ja, in meiner Verdachtsdiagnose zu bestätigen, werde ich zunächst natürlich eine körperliche Untersuchung durchführen. Worauf achten Sie bei der körperlichen Untersuchung besonders? Ja, besonders das Bein und der Wundebereich Ja, und auch Lunge und welche Aspekte nehmen Sie besonders wahr an den Beinen? in den Beinen. Ja, die Puls. Ja, ich werde dir Puls oder Oder Fußpulse? ja, auf Fußpulse achten, das ist auch wichtig. Ja, Ein, nur an diesen Beinen? die Malleolus, ja, meinen Nur Sie? an diesen Beinen? Nein, Also so nur natürlich nach den nicht. Pulsen an Na, diesen Beinen? natürlich nicht. Beide, bei beidem Im Bein, bei Vergleich, beidem Bein. Ja, ne? Vergleich. Das ist ja natürlich. Gut, und was gucken Sie noch an? Allein mit Ihren Augen. Was sehen Sie mit Ihren Ja, Augen? ich gucke, ob die Bein gerötet oder geschwollen ist und auch die Wunde, Wundeflüssigkeit, die Wundesekret, Entschuldigung, Fachbegriff soll ich nutzen, oder? Und die Größe der Wunde, auch die Hautfarbe. ob es blasse oder dunkler ist. Blass oder dunkel, ja. Ja, Und dunkler die ist. Wunde, worauf gucken Sie da? Und auch tief. Die Wundtiefe, Ja, ja. Tiefe ist Dann, auch wichtig, ob ja. es wahrscheinlich, ob es eine Osteomyelitis gibt als eine Also, dass Komplikation, sie so weil tief geht. ja, na. Okay. Also, wir haben einmal die Größe der Wunde. Wir haben die potenziell die Tiefe. Wir haben die Farbe des Beines, aber wir haben auch praktisch ob es einen Belag gibt auf der Wunde. Ne? Ist es eitrig belegt? Ist es Eitrig, schmierig? Sowas, ne? Das muss man auch mit angucken. Gut. ja. Ja. Und was machen Sie sonst diagnostisch mit dem Patienten? Ja, auch Doppler-Ultrason Ja, ist das ist sehr die wichtig, ob es entscheidende eine Untersuchung, ja. ob es eine Verschluss oder Thrombose gibt. Das ist entscheidende Untersuchungsmethode für uns bei diesem Fall, besonders bei diesem Ja. Fall. Und natürlich im Labor ist auch wichtig. Was Im bestimmen Sie Labor, im Labor besonders? ja, Labor auf jeden Fall eine Wundekultur aus Flüssigkeit, Wundflüssigkeit oder Ja, nehme richtigen ich. Abstrich. Sehr gut. Ja, okay. Und auch Und im Labor werde ich, ja bitte, Entschuldigung. aber wir waren ja im Augenblick gerade bei der Blutuntersuchung. Natürlich, ja. Welche Blutparameter lassen Sie denn bestimmen? Ja, ich werde im Labor Blutbild natürlich und auch Entzündungsparameter, Auf alle Fälle. einschließlich Procalcitonin, das ist auch wichtig für uns bei diesem Fall, und Leber- und Nierenwerte, Elektrolyte auch wichtig und Hämoglobin A1c, Blutzucker. Ob Ich der unter euch würde, da einen versteckten Diabetes hat? Ja, sehr gut. ja, und auch Okay, und? Gerinnungsparameter, Ja. einschließlich die Dedimer. Dimere. Ja, sehr Ja, gut. Okay, Dedimer gut. und Ja. auch ich lag LDH, weil es eine ja, LDH und ich werde auch bei diesem Fall Blutgasanalyse kontrollieren lassen. Ja, Okay. wegen Laktat Spiegeln vielleicht. Okay, gut. Und ja, was würden Sie sonst diagnostisch noch weitermachen? Sonst kann man eigentlich nicht viel machen, ne? Ich denke, erste Schritte können diese Untersuchungen ausreichend sein. Ja, und wie Aber wäre dann die Therapie? okay. Gegebenenfalls kann ich auch CT-Angio Ja. veranlassen. Aber wie In welchem gesagt, Fall? In welchem Fall machen Sie das? wenn ich meine Verdachtsdiagnose oder wenn ich nicht richtig beim einen starken Verdachtsdiagnose, aber wenn der Fall nicht nachgewiesen ist. Ah, ja, wenn Sie also keine Gefäßveränderung im venösen Bereich nachweisen können, sondern vermuten, dass das was Arterielles Ja, ist, natürlich. Ja, Raucher, weil dann. mein Verdacht, eine von meiner Verdachtsdiagnose ist Raucherbein ist, wurde ich auch Ja, dann macht die gegebenenfalls. CT-Angio Sinn, ne? Ja, Genau. CT-Angio Gut. veranlasst auch. Und sollte sich die Verdachtsdiagnose bestätigen, würde ich diese Patientin auf jeden Fall Sie sind Station. Patienten, Ja, immer noch ein Mann. diesem Patienten stationär aufnehmen. Und auch, ja, Was machen Sie mit ihm? ich werde Flüssigkeitszufuhr und Elektrolytsubstitution, auch symptomatisch Antianalgetikum verabreichen oder verordnen, und auch nach dem Kultur werde ich oder verabreiche ich Antibiotikum Wenn und auch wir dann Erreger drauf haben, ja ja, genau. Erreger drauf und kalkulierte vielleicht Und was machen Sie an. mit der Wunde? Ja, Wundeversorgung ist sehr wichtig in diesem Fall. Eine gute oder anpassende Versorgung führe ich durch. Ja, was ist denn passend bei einer sezernierenden Wunde? Was brauchen Sie? Ja, bei diesem Fall die Infekt oder Gangrenose oder Teilen oder Flüssigkeit, Sekreten entfernen kann, ist das. Entfernen, ja, beziehungsweise sie brauchen eine Wundauflage, ne? Nachher, also sie machen die Wunde sauber und danach brauchen sie eine saugende Wundauflage, die diese Dezernation oder Dezernierung auffängt. Sie brauchen also einen Multiabsorber. Und ja, gibt es ja jede Menge Spezialpflaster, Verbände, Verbandmaterial, was weiß ich, so Alginatverbände oder Silberoberflächen oder sowas. Gut, und was machen Sie noch mit den Ja, Beinen? der Patient nimmt schon Aspirin 100 Das ist schon mal Milligramm. gut, ja. Vielleicht je nach einer Konsultation, gefäßchirurgisches Konsultation, werde ich die Aspirin Dosierung steigern auf 300 Milligramm Okay. und auch Heparin ist wichtig als antikoagulative Therapie. Solange er liegt, oder wie? Ja, und ja, Und Aspirin was und machen Sie mit dem Bein noch? Bein noch. Ja, und Hochlagerung ist sehr Und was wichtig. noch? Hochlagerung und Kompression, Entschuldigung. Ja, Ja, die Kompression ist sehr auch gut. bei diesem Ja. Fall wichtig, weil eine mögliche Embolie oder wahrscheinliche Embolie zu vermeiden Ja, überhaupt in den Kompression Lungen. auch für die Wundheilung, ne? Ja, Ja, sehr auch gut. für Lundheim und vielleicht gegebenenfalls, ich habe vergessen, die Lipidprofil im Labor kontrollieren zu lassen. Ich Okay. werde auch Lipidprofil veranlassen, Lipidprofil kontrollieren lassen, Entschuldigung. Wenn der Patient erhöhte Lipid hat, würde ich auch Statin oder Atorvastatin, Cholesterinsenker ja, irgendwie, ja. Cholesterin Senker verabreichen auch oder Ja, sehr gut. verordnen und noch Entteilungsstörung und Ja, schon ja. gut. Und auch Ja. vielleicht, aber nicht vielleicht, der Patient, das ist das zweite Mal für diesen Patienten, ich meine die TVT-Attacke oder Ja. PVT, vielleicht eine Riskfaktor-Einschätzung kann für diese Patientin oder für die Familienangehörigen erforderlich sein, weil eine mögliche zukünftige Fälle zu vermeiden. Das, ja, dass er zum Beispiel regelmäßig einen Kompressionsstrom trägt oder so, ne? Ja, Ja, okay. gut. Ja, also ich denke mal, wir sind fertig, ne? Also Sie unterrichten mich über Ihren Patienten, pipapo. Gut. Wir haben eine spannende Anamnese gehabt. Ich hätte gar nicht gedacht, dass so ein gammeliges Ulkus so eine interessante Diskussion auslöst, ja. Aber ich fand es total spannend, weil wirklich viele mitgemacht haben. Und es ist zwar kein Düsseldorfer Fall, das muss ich gerade überlegen. Ich glaube, es ist ein Nein, aber kein Mainzer Fall. Düsseldorfer. Ein Mainzer Fall oder so. Mainzer Ja, ich nicht. weiß ja nie, wer kommt. Also, das ist immer eine Überraschung für mich. Ja, aber es kann Ihnen immer passieren, dass Ihnen ein Ulcus cruris über den Weg läuft, ja, als Hausarzt. Insofern ist es nicht schlecht, wenn man weiß, was zu tun ist. Ja, und wir haben also zwei, Entschuldigung. Zwei Teile, Entschuldigung, mein Gott, ich muss einen Schluck trinken. So, den ersten Teil haben Sie sehr souverän gemacht, ja. Super Anamnese, sprachlich sehr schön, immer schön auf den Patienten eingegangen. Und auch immer wieder bestätigt, ich habe das verstanden, was Sie gesagt haben. Ja, das ist eine wichtige Information. Das hat mir sehr gut gefallen. Und als er so ein bisschen ungeduldig war, als Sie nach den anderen Faktoren gefragt haben, also nach Herz und nach Schwindel oder was auch immer. Das ist trotzdem wichtig für uns, muss ich Sie um Verständnis bitten. Haben Sie sehr schön gemacht, ja. Wir sind dann ins Arzt-Arzt-Gespräch gegangen und da habe ich ein bisschen mehr Unsicherheit bemerkt. Vor allen Dingen eigentlich in der Beschreibung, warum der Patient überhaupt gekommen ist. Ja, Sie haben gesagt, ja, der hat seit einem halben Jahr eine Wunde und jetzt kommt er halt, ne? Und da habe ich ja so als Oberärztin so ein bisschen nachgehakt und habe gesagt, wieso kommt der ausgerechnet jetzt, ja? Also, plötzlich ist die Wunde tiefer und größer geworden und mit einmal tut sie weh und mit einmal sezerniert sie. Das hat sie vorher nicht getan. Also, er hat ganz kleine Verschlechterungen da drin, ja? Gut, das war der Grund, weshalb er gekommen ist. Und was ich witzig finde, Sie haben mich ja gefragt, wie die Schmerzqualität ist. Und ich habe gesagt, die ist stechend. Es sticht und es drückt. Und Sie haben das einfach nicht erzählt. Sie haben nur gesagt, es drückt. Also, ich habe Gott sei Dank noch nie ein riesiges Ulkus gehabt, aber ich glaube, es sticht schon in so einer Wunde. Nach allem, was ich so mitgekriegt habe, was Leute so erzählen. Gut, dann ist ihm eben auch aufgefallen, dass das Bein so dick geworden ist und dass das spannt und dass es dunkelblau verfärbt ist. Ja, das sind ja alles Gründe, weshalb der gekommen ist. Mit einmal sieht das Bein ganz furchtbar aus. Ja, gut. Dann haben sie ausdrücklich gefragt, ob der Patient bemerkt hat, dass das Bein übel riecht. Und das hat er verneint. Er hat gesagt, ich habe nichts gemerkt. Ja, meine Frau hat auch nichts gemerkt. Die schimpft auch nicht, dass ich stinke. Ja, so. Aber der Oberärztin haben sie gesagt, ja, die Wunde ist übel riechend. Das passt nicht zusammen. Also haben sie einfach angenommen, dass die Wunde riecht. Ja, er hat es aber nicht gesagt. Haben Sie verstanden? Ja, das Gut, habe ich okay. verstanden. Gut. Ja, da waren Sie dann auch bei den Nachfragen in der Satzkonstruktion und in der Formulierung nicht so souverän wie am Anfang. Am Anfang waren Sie, also beim Arzt-Patient-Gespräch, waren Sie ja ganz souverän und haben sehr solide formuliert und gab es eigentlich überhaupt nichts zu meckern. Ja, und da haben sie ein bisschen geschwommen dann, als sie was frei beschreiben sollten. Ja, und als sie dann wieder im System drin waren, als sie also sagen konnten, was weiß ich, Allergie, da haben sie diese Hautallergie gegen eine Handcreme, haben sie mich erwähnt. Na gut, okay, aber Noxen zum Beispiel, Familienanamnese. Das haben Sie alles dann wieder gut formuliert, weil es dafür wahrscheinlich Vorformulierungen gibt, ja, die Sie gut drauf haben und wo Sie dann wieder sicher sind. Und natürlich auch dann im weiteren Gespräch, beim Vorgehen in der Untersuchung, was sie alles machen müssen, das war auch alles dann natürlich völlig, völlig souverän und auch die Maßnahmen, was man mit dem Patienten macht, kam alles zusammen. Wobei das auch wieder nett war, da haben die Kollegen ja auch sehr engagiert mitgearbeitet. Ich fand das richtig schön. Dieses Ulkus wurde also von vielen Kollegen mitbehandelt, war ein konsiliarisch behandeltes Ulkus. Sehr schön. Gut. Nee, aber da haben Sie sich dann wieder wacker geschlagen. Vielleicht müssten Sie so ein bisschen, ja, das ist natürlich schwierig, das zu üben, diese Souveränität, einen freien Text zu formulieren. Da muss man wissen, wie geredet wird. Und das kann man immer nur durch Sprechen lernen. Sprechen Sie mit Ihren Kindern Deutsch. Ja, das kann ich Ihnen nur als Tipp geben, die können es ja. Und machen Sie Alltagsgespräche auf Deutsch, damit Sie das üben, ja, wie Sie irgendeine nicht vorformulierte Geschichte richtig überbringen. Das war wirklich nur so eine ganz kleine Schwäche. Ansonsten war es wirklich super. Ja. Ja, Davon gehen Sie erzählt. munter in Ihre Prüfung, ohne Sorgen. Ja, wir haben einen interessanten Abend gehabt für mich. Ich fand es wirklich total gut und fand es sehr nett mit uns allen zusammen. Und vielleicht noch ein Punkt. Ich glaube, die Düsseldorfer sind ziemlich krüsch mit der Dauer. Wir haben ein bisschen sowohl bei der Anamnese als auch beim Arztgespräch überzogen. Sie haben ein bisschen länger gebraucht. Ne? Aber ich denke mal, das ist kein Beinbruch. Insgesamt fand ich, war es wirklich eine gute Geschichte. Und wie gesagt, ich fand es sehr nett, die Zusammenarbeit mit Ihnen allen. Mir hat es viel Spaß gemacht heute Abend. Und ja, damit würde ich mich von Ihnen allen verabschieden für heute. Wir sehen uns am Dienstag wieder. Dazwischen liegt jetzt eine ganze Serie von Feiertagen. Danke. Es liegt eine ganze Serie von Feiertagen vor uns. Morgen ist bei uns Karfreitag, ein ganz wichtiger Feiertag. Dann kommen die Ostertage, unser großes, wunderbares Osterfest. Und ich freue mich sehr darauf. Und dann sehen wir uns alle wieder, von mir aus gerne am Dienstag. Ja? Und ansonsten genießen Sie die freien Tage. Tschüss zusammen und schönen Abend für heute. Schönen Dank. Ja? Ja. Ruhe, guten Tag, Freitag. Danke, tschüss. Guten Tag, Freitag. Tschüss. Tschüss. Ostern. Ja, danke.